Right, kids. Hello, Catherine. I've got an idea. An idea? Eine Idee? Welche, Sam? Listen. Listen. It's a lovely sunny afternoon. We are leaving for a picnic soon. Let's fill the picnic basket up with knives and forks and spoons and cups. We need some plates and glasses too. And the cake I baked for you. We'll put the blanket in the shade and drink our homemade lemonade. Picnic, we're on a picnic. We'll meet you underneath the tree and you can sit right next to me. Der ist ja toll. Oh, richtig süß. Ich stelle mir vor, das sind ganz kleine Männchen, die da singen und Picknick machen. Und die trinken aus ganz kleinen Gläsern und essen von ganz kleinen Tellern. Süß. Okay. It's nice, isn't it? Wir sollen also ein Picknick machen? Right. Dann lass uns den Song mal übersetzen, damit wir wissen, was wir zu tun haben. I'm ready. Me too. Me too. It's a lovely sunny afternoon. Es ist ein wunderbarer sonniger Nachmittag. We are leaving for a picnic soon. Wir gehen bald zum Picknicken. Let's fill the picnic basket up. Lasst uns den Picknick, was für ein Ding? I think we should do the rubber-dub cards first. Rubber-dub, rubber-dub. Yes. Take out all your rubber-dub cards. Number one is picnic basket. Number one is picnic basket. Da haben wir ja das Teil, das wir füllen sollen. Ich finde, die sehen ganz toll aus, diese englischen Picknickkörbe. So einen möchte ich auch mal haben. Number two is blanket. Number two is blanket. Number three is glass. Number three is glass. Number four is cup. Number four is cup. Number five is knife. Number five is knife. Aber da steht doch noch ein K davor. Wieso spricht man das denn nicht mit? Bei manchen Wörtern wird der erste Buchstabe im Englischen einfach weggelassen, Jule. Witzig, wenn man das bei allen machen würde. Annie und Ule. Esrin and M and A. Hello, Esrin. Hi, Annie. What's number five? Number five is knife. Excellent. Number six is fork. Number six is fork. Number seven is spoon. Number seven is spoon. Number eight is plate. Number eight is plate. Das reimt sich. Number eight is plate. Let's do them one more time. Rub-a-dub. Number one is picnic basket. Number one is... Number two is blanket. Number two is... Number three is glass. Number three is... Number four is cup. Number four is... Number five is knife. Number five is... Number six is fork. Number six is... Number seven is spoon. Number seven is... Number eight is plate. Number eight is... Jetzt singst du uns den Song aber nochmal vor, ja, Sam? Yes, play it again, Sam. Here you are, folks. It's a lovely sunny afternoon. We are leaving for a picnic soon. Let's fill the picnic basket up with knives and forks and spoons and cups. We need some plates and glasses too. And the cake I baked for you. We'll put the blanket in the shade and drink our homemade lemonade. Picnic, we're on a picnic. We'll meet you underneath the tree and you can sit right next to me. So, jetzt kommt ein neuer Versuch. Yes, let's translate the song now. It's a lovely sunny afternoon. Es ist ein wunderbarer sonniger Nachmittag. We are leaving for a picnic soon. Wir gehen bald zum Picknicken. Let's fill the picnic basket up. Lasst uns den Picknickkorb füllen. With knives and forks and spoons and cups. Mit Messern und Gabeln und Löffeln und Tassen. We need some plates and glasses too. Wir brauchen auch Teller und Gläser. And the cake I baked for you. Und den Kuchen, den ich für euch gebacken habe. We'll put the blanket in the shade. Wir legen die Decke in den Schatten. And drink our homemade lemonade. Und trinken unsere selbstgemachte Limonade. Picnic. We're on a picnic. Picnic. Wir machen ein Picknick. We'll meet you underneath the tree. Wir treffen dich unter dem Baum. And you can sit right next to me. Und du kannst direkt neben mir sitzen. Ich will jetzt auf alle Fälle mitsingen. Ich auch. Auf der Seite 12 steht der Text. Ich auch. Du auch? It's a lovely sunny afternoon. We are leaving for a picnic soon. Let's fill the picnic basket up with knives and forks and spoons and cups. We need some plates and glasses too. And the cake I baked for you. We'll put the blanket in the shade and drink our homemade lemonade. Picnic, we're on a picnic. We'll meet you underneath the tree and you can sit right next to me. Well, let's fill up the picnic basket now. What do we need? Knives and forks and spoons. Hey, let's play a game while filling up the picnic basket. Ein Spiel? Wie soll das denn gehen? Entweder den Picknickkorb füllen oder ein Spiel spielen. No, we can do both. Look at page 10 and 11 in your OK magazine. Hey, das Spiel heißt ja tatsächlich. Let's fill up the picnic basket. Lass mal sehen, wie's geht. Hier steht, wie die Rubbelwörter in der Mehrzahl heißen. One picnic basket, two picnic baskets. One glass, two glasses. Das kennen wir schon aus dem Song. One cup, two cups. One knife, two knives. One fork, two forks. One spoon, two spoons. One plate, two plates. Well done, kids. Now let's have a look at the rules. Rules? Die Spielregeln. This is a good game to play on the way to your picnic place. Das ist ein schönes Spiel auf dem Weg zu deinem Picknickplatz. Oder noch früher, zum Beispiel während man den Picknickkorb packt. Right. You'll start with, I'll go on a picnic, And into my picnic basket I'll put... Und jetzt muss man sagen, was man in den Picknickkorb reinpackt. Right. And the next one has to repeat it and add on something. Das ist ja wie das Spiel Koffer packen. Stimmt. Bloß mit einem Picknickkorb. Und dabei können wir unseren wirklich füllen. Super. Let's play. Okay. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses and 4 knives. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives and 4 forks. 4 forks. Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks and 4 spoons. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons and 4 cups. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups and a blanket. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket and some tea. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea and 4 sandwiches. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea, 4 sandwiches and a cake. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea, 4 sandwiches, a cake and some milk. Seit wann trinkst du denn Milch, Danny? Ich tu die Milch in Tee, wie die Engländer. Yes, Danny. In England, most people drink their tea with milk. Okay, weiter. Oh, I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea, 4 sandwiches, a cake, some milk and 5 bananas. Wieso denn 5 bananas? Well, 1 for K. Na klar, der braucht ja auch was. 4K, 4K. Good boy. Oh yes, we forgot the fruits. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea, 4 sandwiches, a cake, some milk, 5 bananas and 4 apples. Apples? Äpfel. Lecker. Ich weiß schon, was ich noch mitnehme. Go ahead, Jule. It's your turn. My turn? Super. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea, 4 sandwiches, a cake, some milk... 5 bananas, 4 apples and 4 oranges. Oh yes, oranges. I love oranges. I'll go on a picnic and into my picnic basket I'll put 4 glasses, 4 knives, 4 forks, 4 spoons, 4 cups, a blanket, some tea, 4 sandwiches, a cake, some milk, 5 bananas, 4 apples, 4 oranges, and some lemonade. Oh, the picnic basket's full. There's not even enough space for a small mouse. Eine Maus wollen wir sowieso nicht zum Picknick mitnehmen. Well then, let's leave for our picnic. Don't wait for me, folks. I'll meet you a wee bit later. See you. Mensch, Danny, guck mal. Der passt. Ulkig, ich sehe aus wie ein echter Lord. Lord. Und ich wie eine Lady. Lady. Ob Sam noch weiß, welche tollen Klamotten er da vergraben hat? Komm, wir überraschen ihn damit. Nun, my lady, sind wir endlich fertig? Yes, my lord, Danny. Sam wird Augen machen. Lord, lady. Lord, lady. Oh, lady and lord sandwich in my kitchen? What an honor. Dir fällt immer etwas Komisches ein. What is so funny about sandwiches? I wanted to invite you to an original English picnic. No, Sam, die Sandwiches sind prima. Ich meine... Danny meint, weil du uns Lord und Lady Sandwich nennst. Oh, I see. Lady and Lord Sandwich really existed. He invented the sandwich. Der hat das Sandwich erfunden? Ein Lord, der ein Koch war? No, he wasn't a cook. Lord Sandwich told his butler to bring him something that he could eat with his fingers. Also hat genau genommen sein Butler das Sandwich erfunden. So eine Ungerechtigkeit. Dann müsste das Sandwich ja so heißen wie der Butler. Wenn der zum Beispiel Sam geheißen hätte, Sandwich. Well, that's true. But English butlers always keep in the background. And no matter what happens, they never lose control. Ich habe gelesen, dass sich Lords und Ladies von ihrem Butler sogar das Picknick servieren lassen. Sam, wir könnten doch beim Picknick Lord und Lady und Butler spielen. Dann könntest du uns zeigen, wie sich ein richtiger Butler benimmt. May I serve my lady another cucumber sandwich? Cucumber? Nee, keine Gurken. No, Sam. A tomato sandwich, please. Sir, how about a glass of fresh mineral water? Sam, wenn Sie so weitermachen, werde ich mir noch selbst einschenken müssen. Excuse me, my lord, my lady. May I go now? No, Sam. Nicht bevor Sie mir auch ein Glas of fresh mineral water eingeschenkt haben. Lord Danny, ich glaube, wir müssen uns bald nach einem anderen Butler umsehen. Oh ja, unser guter alter Sam wird langsam zittrig. Please excuse me. Some fruit? Ih, da sind ja Ameisen auf der Banane. Yes, my lady, the ants are walking through the leg of my trouser, up to my shoulder, over my arm and hand to the fruit bowl. Ah! Oh, Sam, du stehst ja auf einer Ameisenstraße und hast das die ganze Zeit gewusst? Yes, but an English butler never loses control. Butler! Butler! Wir haben Lord und Lady und Butler gespielt und Sam war voller Ameisen. Ants! Ants! Ants! ants. You were full of ants, Sam? What did you do? Well, I was the... Sam was the butler, and a butler never... A butler never loses control. Control! Control! Oh dear, oh dear. I was serving Lord Danny and Lady Eula some fruit, when some ants walked right through the leg of my trouser. Die sind einfach durch das Hosenbein gekrabbelt, auf die Schulter und über den ganzen Arm. Die wollten zu der Obstschüssel. To the fruit bowl? Yes, to the fruit bowl. Das muss so gekribbelt haben, Catherine. Aber Sam hat sich nichts anmerken lassen. Ein englischer Butler bleibt immer cool. Yes, that's right. Poor Sam. Zum Glück hatten wir den armen Sam schnell von den Ameisen befreit. I think that was the last time as a butler. What do you think, Sam? Aber dann durfte Sam sich ausruhen und wir haben ihm eine extra Vorführung mit unseren Jojos gezeigt. Ah yes, the sleeper, the creeper, around the corner, flying saucer, breakaway and shoot the moon. They're really brilliant with their yo-yos, Catherine. Hey, Danny Eula, you could also have joined the World Championship. Nee, nee, Sam. Bevor wir zur Weltmeisterschaft fahren, müssen wir noch ganz schön viel üben. Auch Englisch. Well then, let's start with page 20 and 21 and you're okay. On the picnic blanket. Find the right picnic basket. Look at the picture and listen to what the family says. I like bananas, but I don't like oranges. In dem Korb, da sind Bananen. Da sind aber auch Orangen. Ach da, hast du ihn auch, Danny? Mhm. Guck mal, der ist es. Hab ihn. I like lemonade, but I don't like milk. Lemonade, aber Milch darf keine drin sein. Da, der ist es. Stimmt, super, Danny. I like cake, but I don't like sandwiches. Ein Papa, der keine Sandwiches mag? Auch ein bisschen komisch, oder? Well, not everybody likes the same. Tastes differ. Auch wieder wahr. So, und wo ist jetzt der Korb von dem Papa da? Na da, nur Kuchen. Und nirgends Sandwiches zu sehen. In English, please. Ach ja, wir wollten ja üben. Sorry. In this picnic basket, there is a cake, but there are no sandwiches. Wow, you ought to move to England. Immediately. Komiker. Jetzt noch die Mutter. I like tea, but I don't like lemonade. Tea. Tea und keine Lemonade. Da, in this picnic basket, there is tea, but no lemonade. Brilliant. Brilliant. Thank you, Kay. Hey, guck mal, diese Umweltverschmutzer. Die haben ihren ganzen Müll liegen gelassen. Na hier, on page 23. Ah, but you know what to do, right? Genau, nichts liegen lassen. Den ganzen Müll mitnehmen und zu Hause entsorgen. Yes, pick up your rubbish. Heißt Rubbish Müll? Mhm. Da steht noch was. Keep your country tidy. Halte dein Land, also deine Umwelt, sauber. Ich glaube, das habe ich irgendwo schon mal gelesen. Du immer mit deinem, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Nee, echt? Aber wo? I know where. Du weißt, wo Danny es gelesen hat? Yes. Auf dem Kaugummi, natürlich. Ups, ich glaube, ich habe das auch schon mal gelesen. Siehste, ich habe nicht immer alles nur aus schlauen Büchern. Sorry. Sorry. Ich mache jetzt noch die Paintbox. Ich habe Lust zu malen. Ich auch. Well, then you don't need us, do you? Doch, ich brauche euch noch. Ich will einen Picknickkorb malen, wo schon alles aufgegessen ist. Von Ameisen. Echt? Ja, und dann schreibe ich die Wörter da rein, damit ich sie behalte. Was heißt Orangenschale? Orange Peel. Orange Peel? Wie schreibt man das? Orange wie die Orange und Peel P-E-E-L. Ich mal ganz viele Brotkrümel in meinen Korb. Wie heißen die? Breadcrumbs. Breadcrumbs? B-R-E-A-D. Bread ist Brot und C-R-U-M-B-S. Crumbs sind die Krümel. Die male ich auch rein. Breadcrumbs. Ein Wort, nicht? Yes, one word, breadcrumbs. Bei mir tragen die Ameisen die Breadcrumbs weg. Dann haben sie noch was für später. Genau. Und wie heißt das Kerngehäuse vom Apfel? Apple... Apple core. Apple and then new word, C-O-R-E. Apple core. Apple core. Thank you. Apple core. Thank you. Okay. Ich mal lieber einen ganzen Apfel. Und jetzt noch einen schmutzigen Teller. Was heißt nochmal schmutzig? Ich weiß. Dirty. Dirty. Ach ja. A dirty plate. Bäh. Der ist aber echt schmutzig, dein Teller. Bäh. Ach Mensch, das muss so sein. Und ein Glas, das voll mit Limonade verklebt ist. Oh, Danny, what a mess. Wieso? Ich finde das gut. I like it. Was heißt klebrig, Sam? Sticky. Look, a sticky glass. Da werden sich die Ameisen aber freuen. Und zwei ganz verklebte Messer. Two... Knife. Knives, Eula. Aber Messer heißt knife. Das steht doch auf der Rubbelkarte. Yes, dear. One knife, but two knives. Two knives. Thank you, Sam. Two knives. Thank you, Sam. Ich mal aber nur ein Messer. So, one knife. Fertig. Look, Sam. Oh, dear, that is messy. Wow, messy. Mann, Danny, das ist aber echt total eklig. Meins ist viel schöner. Guck, a plate, a knife and an apple. Hier, Catherine, schenke ich dir. Oh, thank you, Eula. How nice. Hier, Sam, du darfst meins haben. This is for you. For me? Denk einfach, du bist noch der englische Butler, Sam. Du weißt doch, die haben immer alles unter Kontrolle. Right you are. Well... Thank you very much, Danny. Warte, Catherine, ich mal dir auch so eins. Oh, well, Danny, I'm afraid we don't have time. We have to say goodbye now. Was? Schon vorbei? Ach, nö. Schade, ich hätte dir so gern eins gemalt, Catherine. And you, in front of the tape recorder. Have a nice picnic, without ants. Genau, setz dich ja nicht in eine Ameisenstraße. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. See you in Oktober. Ach ja, und übrigens, ab der nächsten Ausgabe von OK hört ihr uns statt auf Kassette auf CD. Dadurch fällt eine ganze Menge Verpackung weg. Ist doch toll, oder? See you. See you.